engen Top, nur knapp verdeckt, die kleinen Brüste kaum versteckt. So wartet Nora auf die Kunden in Fortalezas dunklen Stunden. Sie findet schnell auch einen Freier, dem ist sie aber viel zu teuer. Man handelt und man einigt sich, 6 Euro für den schnellen Stich. Man handelt und man einigt sich, 6 Euro für den schnellen Stich. Hey, alter geiler, weißer Mann, weit aus Europa reist du an. Für wenig Geld willst du es gleich, das ganz besondere frische Fleisch. Verschwitzte Hände greifen grob, ihr unter jenes schwarze Top. Auch in die Slipfahren sie lüstern, du bist so süß, hört sie ihn flüstern. Der Alte auf ihr schwitzt und stöhnt, sie hat sich vorher zugedröhnt und spürt dadurch den Schmerz nur dumpf, der Rest von nie ein hohler Rumpf. Sie spürt dadurch den Schmerz nur dumpf, der Rest von nie ein hohler Rumpf. Hey, alter Geiler, weißer Mann, weit aus Europa reist du an. Für wenig Geld willst du es gleich, das ganz besondere frische Fleisch. Sie flieht in sich, fühlt sich ganz leicht, wenn's morgen nur zum Essen reicht. Ihr Körper ist schon jetzt geschunden, bizarr die Wünsche ihres Kunden, der jetzt noch sabbernd an ihr nuckelt und zwischen ihren Schenkeln ruckelt. Sie lächelt, damit's ihm gefällt, vielleicht bekommt sie extra Geld. Sie lächelt, damit's ihm gefällt, vielleicht bekommt sie extra Geld. Hey, alter Geiler, weißer Mann, weit aus Europa reist du an. Für wenig Geld willst du es gleich, das ganz besondere frische Fleisch. Nur damit 15 bist du bald, für diesen Job schon fast zu alt. Was haben sie mit dir gemacht? Aus deinen Augen schaut die Nacht. Die Kindheit hast du längst versäumt, all deine Träume sind geträumt. Und hoffst trotzdem noch auf dein Glück, in jeder Nacht stirbst du ein Stück. Und hoffst trotzdem noch auf dein Glück, in jeder Nacht stirbst du ein Stück.